haben mal wieder gepennt. Ständig werden Leute nach Deutschland geschwemmt. Wir werden nicht nach unserer Meinung gefragt. Denn jeder hier weiß, wir hätten Nein gesagt. Der Euro ist da, es gibt keine drinnen. Und doch ihr darf das Volk nicht mitbestimmen. Ich frag euch, wo ist hier die Demokratie? Denn unsere Meinung hören wollen sie nie. Wir müssen kämpfen, die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel. Und auch wenn wir für Deutsche sterben, am Ende erreichen wir unser Ziel. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Das gegen uns verschworen. Wenn euch was nicht passt, verschließt ihr eure Ohren. Uns bestraft ihr wegen einer Prügelei. Doch Mörder und Kinderschänder lasst ihr frei. Ich kann es wirklich nicht verstehen. Verschwindet hier, ich will euch nicht mehr sehen. Das wahre Leben kennt ihr nicht. Ihr seid doch nicht ganz dicht. Wir müssen kämpfen. Die Zukunft unserer Kinder steht auf dem Spiel. Und auch wenn wir für Deutschland sterben, am Ende erreichen wir unser Ziel. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Steht auf dem Spiel und auch wenn wir für Deutschland sterben, am Ende erreichen wir unser Ziel. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand. Ein deutsches Reich, ein altes Land, für unsere Kinder leisten wir Widerstand.